Als ich noch jünger war, verstand ich mich auch auf diesen Trick. Also bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als die Pläne zu ändern, meinte Sir Walter niedergeschlagen. Whittaker sah höchst missmutig drein. »Haben Sie Lord Aloha gesagt, was passiert ist?« fragte er. »Nein? Nun, mit voller Bestimmtheit kann ich es nicht sagen, aber ich bin fast sicher, dass wir keine wesentlichen Änderungen machen können, wenn wir nicht die Geografie Englands ändern können. Noch etwas muss gesagt werden.« Jetzt sprach Royer. »Ich habe hier ganz ohne Rückhalt gesprochen, während dieser Mann dabei war. Ich habe von den militärischen Plänen meiner Regierung gesprochen. Ich hatte Erlaubnis zu sagen, was ich gesagt habe, aber diese Information würde unseren Feinden Millionen wert sein. Nein, Freunde, ich sehe keine andere Möglichkeit. Der Mann, der ihr war, und seine Komplizen müssen gefasst werden. Und zwar sofort. Mein Gott!« rief ich aus. »Und wir haben nicht einmal eine Andeutung von einer Spur.« »Außerdem«, warf Whittaker ein, »gibt es die Post. Der Brief ist wahrscheinlich jetzt schon unterwegs.« »Nein«, widersprach der Franzose, »Sie kennen die Methoden dieser Spione nicht. Sie nehmen die Bezahlung persönlich entgegen und liefern die Information persönlich ab. In Frankreich kennen wir diese Sorte. Wir haben noch eine Chance, mes amis. Diese Leute müssen übers Meer. Die Schiffe müssen durchsucht und die Häfen überwacht werden. Glauben Sie mir, es ist verzweifelt wichtig für Frankreich wie auch für England.« Royers nüchterne Vernunft riss uns zusammen. Er war der Mann des Handelns unter uns Stümpern. Aber in keinem der Gesichter sah ich einen Schimmer von Hoffnung. Und ich selber hatte auch keine. Wo unter den 50 Millionen, die diese Inseln bevölkerten, sollten wir innerhalb von 12 Stunden die 3 ausgekochtesten Schurken Europas finden und festkriegen? Plötzlich hatte ich eine Idee. »Wo ist Scudders Buch?« fragte ich Sir Walter. »Schnell, Mann, mir ist etwas daraus eingefallen.« Er schloss einen Schreibschrank auf und gab mir das Buch. Ich fand die Stelle. 39 Stufen, las ich. Und wieder. 39 Stufen? Ich habe sie gezählt. Höchster Stand der Flut, 10.17 Uhr abends. Der Herr von der Admiralität sah mich an, als hätte ich den Verstand verloren. »Verstehen Sie nicht, dass das ein Hinweis ist?« brüllte ich. »Scudder wusste, wo diese Burschen ihren Bau haben. Er wusste, von wo sie abfahren werden, wenn er auch den Namen des Ortes verschwieg. Morgen ist der Tag, und es ist eine Stelle, wo der höchste Stand der Flut abends um 10.17 Uhr ist.« »Vielleicht sind sie heute schon abgefahren«, meinte jemand. »Die nicht. Die haben ihre eigene ausgeklügelte Methode und lassen sich nicht hetzen. Ich kenne die Deutschen. Sie halten sich eisern an einen Plan. Wo zum Kuckuck kann ich die Tabellen der Gezeiten bekommen?« Whittakers Gesicht hellte sich auf. »Eine Möglichkeit wäre das schon«, sagte er. »Lassen Sie uns zur Admiralität hinübergehen.« Wir stiegen in 2 der wartenden Wagen, außer Sir Walter, der zu Scotland Yard fuhr, um MacGillivray zu mobilisieren, wie er sagte. Wir gingen durch leere Korridore und kahle Zimmer, wo die Putzfrauen an der Arbeit waren, bis wir zu einem kleinen Raum voll Bücher und Landkarten kamen. Ein Angestellter, der im Hause wohnte, wurde aufgestöbert und holte uns sofort aus der Bibliothek die Tabellen der Gezeiten. Ich setzte mich an den Schreibtisch, die anderen standen um mich herum. Auf irgendeine Weise war ich zum Anführer dieses Unternehmens geworden. Ich kam nicht weiter. Hunderte von Eintragungen standen da. Und soviel ich sehen konnte, traf 10.17 Uhr abends auf mindestens 50 Stellen an der Küste zu. Wir mussten einen Hinweis finden, der die Zahl der Möglichkeiten reduzierte. Ich legte den Kopf in die Hände und dachte nach. Es musste ganz einfach möglich sein, diese Rätselschrift zu entziffern. Was meinte Scudder mit Stufen? Ich dachte an Stufen in Hafenanlagen. Aber wenn er die gemeint hatte, konnte ich mir nicht denken, dass er die Anzahl erwähnt hätte. Es musste eine Stelle sein, wo es mehrere Treppen gab. Und eine unterschied sich von den anderen dadurch, dass sie 39 Stufen hatte. Dann fiel mir plötzlich etwas ein. und ich sah alle Abfahrtzeiten der Dampfschiffe nach. Es gab kein Schiff, das abends um 10.17 Uhr nach dem Kontinent abfuhr. Warum war der höchste Stand der Flut wichtig? Wenn es überhaupt ein Hafen war, so musste es ein kleiner Ort sein, wo die Gezeiten eine Rolle spielten. Oder es handelte sich um ein Schiff mit beträchtlichem Tiefgang. Aber kein fahrplanmäßiger Dampfer fuhr um diese Zeit ab. Und ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass sie auf einem großen Schiff und in einem regulären Hafen an Bord gehen würden. Es musste also ein ziemlich kleiner Hafen sein, wo die Gezeiten wichtig waren. Oder vielleicht überhaupt kein Hafen. Aber wenn es ein kleiner Hafen war, so konnte ich mir nicht denken, was die Stufen bedeuten sollten. In keinem Hafen, den ich je gesehen hatte, gab es eine ganze Reihe von Treppen. Es musste eine Stelle sein, die durch eine ganz besondere Treppe gekennzeichnet war und wo die Flut den höchsten Stand abends um 10.17 Uhr erreichte. Alles in allem schien mir, es handelte sich um einen offenen Küstenstrich. Aber die Treppen blieben mir ein Rätsel. Dann überlegte ich wieder die weiteren Zusammenhänge. Wo etwa würde jemand, der es eilig hatte und dem es auf eine schnelle und unentdeckte Überfahrt ankam, nach Deutschland abfahren? Nicht von einem der großen Häfen und auch nicht von der Kanalküste und von der Westküste und von Schottland. Denn, das wussten wir, der Reisende kam aus London. Ich maß die Entfernung auf der Landkarte und versuchte, mich in die Lage des Feindes zu versetzen. An seiner Stelle würde ich versuchen, Ostende oder Antwerpen oder Rotterdam zu erreichen. Und zwar von irgendeiner Stelle an der Ostküste aus, zwischen Cromer und Dover. Alles dies war bloße Spekulation und ich behaupte nicht, dass sie scharfsinnig oder wissenschaftlich war. Ich war durchaus kein Sherlock Holmes. Aber ich habe mir immer schon eingebildet, dass ich in solchen Dingen eine Art von Instinkt habe. Ich weiß nicht, ob ich es richtig erklären kann. Ich brauchte eben meinen Verstand, solange er ausreichte, und wenn der auf eine Bretterwand stieß, fing ich an zu raten. Und meistens stellte sich heraus, dass ich ziemlich richtig geraten hatte. Meine bisherigen Schlussfolgerungen notierte ich auf einem Briefbogen der Admiralität. Sie sahen so aus. Ziemlich sicher. Erstens. Eine Stelle, wo mehrere Treppen sind. Die, auf die es ankommt, hat 39 Stufen. Zweitens. Höchster Stand der Flut um 10.17 Uhr abends. Abfahrt von der Küste nur bei höchstem Stand der Flut möglich. Drittens. Die Treppe ist keine Docktreppe. Deshalb ist die Stelle wahrscheinlich kein Hafen. Viertens. Es gibt um 10.17 Uhr keinen fahrplanmäßigen Nachtdampfer. Transport daher mit Frachter, unwahrscheinlich, Yacht oder Fischerboot. Hier war meine Verstandesarbeit zu Ende. Ich legte eine zweite Liste an, die ich Vermutungen überschrieb. Aber ich war der einen genauso sicher wie der anderen. Vermutungen. Erstens. Die Stelle ist kein Hafen, sondern offene Küste. Zweitens. Schiff klein. Schleppnetzfischer, Yacht oder Motorboot. Drittens. Stelle irgendwo an der Ostküste zwischen Cromer und Dover. Es kam mir höchst sonderbar vor, dass ich da an diesem Schreibtisch saß, während ein Kabinettsminister, ein Feldmarschall, zwei hohe Regierungsbeamte und ein französischer General mir zusahen, wie ich versuchte, aus den Kritzeleien eines Toten ein Geheimnis ans Licht zu ziehen, das Leben oder Tod für uns bedeutete. Sir Walter war wieder bei uns und gleich darauf erschien auch MacGillivray. Er hatte Befehl gegeben, in den Häfen und auf den Bahnhöfen nach den drei Männern zu fahnden, die ich Sir Walter beschrieben hatte. Aber weder er noch irgendjemand anders versprach sich viel davon. »Hier ist, was ich bisher herausgebracht habe«, sagte ich. »Wir müssen eine Stelle finden, wo es mehrere Treppen zum Strand hinunter gibt, von denen eine 39 Stufen hat. Ich meine, sie müsste an offener Küste liegen, zwischen ziemlich hohen Klippen. Irgendwo zwischen dem Wash und dem Kanal. Ferner ist es eine Stelle, wo die Flut morgen Abend um 10.17 Uhr den höchsten Stand erreicht. Dann kam mir eine Idee. Gibt es keinen Inspektor der Küstenwache oder so jemanden, der die Ostküste kennt? Whittaker sagte, den gebe es. Er wohne in Clapham. Er fuhr mit einem Auto davon, ihn zu holen, und wir anderen saßen in dem kleinen Raum herum und sprachen über alles, was uns in den Kopf kam. Ich zündete mir eine Pfeife an und überdachte die ganze Sache noch einmal, bis mein Gehirn streikte. Gegen 1 Uhr morgens kam der Mann von der Küstenwache. Er war ein famoser alter Herr, sah aus wie ein Marineoffizier und erstarb fast vor Ehrfurcht vor den hohen Herren. Ich überließ es dem Kriegsminister, ihn zu befragen, denn ich dachte, es wäre anmaßend von mir, es selbst zu tun. »Nennen Sie uns bitte die Stellen an der Ostküste, wo es Klippen gibt und wo mehrere Stufen zum Strand hinunterführen.« Er dachte etwas nach. »Welche Art von Stufen meinen Sie, Sir? Es gibt viele Stellen, wo die Straße durch die Klippen bis zum Strand hinunterführt und mehrere Stufen hat. Oder meinen Sie richtige Treppen, die sozusagen nur aus Stufen bestehen?« Sir Arthur blickte mich an. »Wir meinen richtige Treppen«, sagte ich. Er überlegte 1 bis 2 Minuten. »Ich wüsste eigentlich nicht. Einen Augenblick. In Norfolk gibt es einen Ort. Rattlesham. Neben einem Golfplatz. Da gibt's ein paar Treppen, damit die Herren die verlorenen Bälle holen können.« »Das ist es wohl nicht«, meinte ich. »Dann gibt es natürlich die Seepromenaden, wenn Sie die meinen. Die gibt es in jedem Seebad.« Ich schüttelte den Kopf. »Etwas so Öffentliches kann es nicht sein.« »Tja, meine Herren, sonst fällt mir nichts ein. Natürlich gibt es noch das Rough.« »Was ist das?«, fragte ich. »Das große Kite-Plateau in Kent, in der Nähe von Bradgate. Da steht eine ganze Reihe von Villen oben, und ein paar davon haben Treppen zu ihrem Privatstrand hinunter. Es ist eine sehr vornehme Gegend, und die Bewohner leben sehr zurückgezogen.« Ich zerriss fast die Tabellen vor Eifer und suchte Bradgate heraus. Der höchste Stand der Flut am 15. Juni war dort um 10.27 Uhr abends. »Endlich sind wir auf der Spur«, rief ich aufgeregt. »Wie kann ich herauskriegen, wann am Rough Flut ist?« »Das kann ich Ihnen sagen, Sir«, erwiderte der Mann von der Küstenwache. »Einmal habe ich dort gerade im Juni ein Haus geliehen bekommen und bei Nacht bin ich immer zum Tiefseefischen gefahren. Die Flut kommt 10 Minuten früher als in Bradgate.« Ich klappte die Tabelle zu und blickte in die Runde. »Wenn eine dieser Treppen 39 Stufen hat, dann haben wir das Rätsel gelöst, meine Herren«, sagte ich. »Ich möchte mir Ihren Wagen ausleihen, Sir Walter. Und eine Straßenkarte. Wenn Mr. McGillivray 10 Minuten für mich übrig hat, glaube ich, dass wir für morgen einen Plan machen können.« Es war lächerlich, dass ich mich so zum Befehlshaber des Unternehmens machte, aber niemand schien es mir übel zu nehmen. Und schließlich war ich ja von Anfang an dabei gewesen. Außerdem war ich an raue Eskapaden gewöhnt, und diese hohen Herren waren zu klug, das nicht in Rechnung zu stellen. Es war General Royer, der mir ausdrücklich meinen Auftrag erteilte. »Was mich betrifft«, sagte er, »so bin ich dafür, diese Angelegenheit Mr. Anne zu überlassen.« Um 3:30 Uhr morgens jagte ich Sir Walters Wagen die mondbeschienenen Heckenwege von Kent entlang, und McGillivrays tüchtigster Mann saß neben mir. Rendezvous an der See. Ein rosafarbener Junimorgen fand mich in Bradgate. Vom Hotel Griffin aus blickte ich über die glatte See nach dem Feuerschiff an der Cocksandbank. Es schien nicht größer als eine Boje. Ein paar Meilen weiter südlich und viel näher an der Küste lag ein kleiner Zerstörer vor Anker. Skyfe, McGillivrays Mann, der bei der Marine gewesen war, kannte das Schiff und nannte mir seinen Namen und den des Kapitäns, also schickte ich ein Telegramm an Sir Walter. Nach dem Frühstück ließ Skyfe sich von einem Immobilienagenten die Schlüssel der Tore zu den Treppen auf dem Rough geben. Ich ging mit ihm unten am Strand entlang und setzte mich in einem Winkel zwischen den Klippen nieder, während er das 30 Treppen inspizierte. Ich wollte nicht gesehen werden, aber zu dieser Stunde war der Strand ganz verlassen, und während der ganzen Zeit sah ich nichts als Möwen. Er brauchte über 1 Stunde, und als ich ihn kommen sah, mit einem Zettel in der Hand, den er studierte, schlug mir wahrhaftig das Herz bis zum Halse. Denn alles hing nun davon ab, ob ich richtig geraten hatte. Laut las er die Anzahl der Stufen der einzelnen Treppen vor. 34, 35, 39, 42, 47 und 21, wo die Klippen niedriger waren. Fast wäre ich aufgesprungen und hätte laut herausgeschrien. Wir kehrten schleunigst zur Stadt zurück und schickten ein Telegramm an McGillivray. Ich brauchte ein halbes Dutzend Leute und verteilte sie auf verschiedene Hotels, die ich angab. Dann machte sich Skyfe auf, um das Haus auszukundschaften, das oben über den 39 Stufen stand. Er kam mit Resultaten zurück, die mich einerseits verblüfften und andererseits sicher machten. Das Haus hieß Trafalgar Lodge und gehörte einem alten Herrn namens Appleton, einem früheren Börsenmakler, hatte der Immobilienagent gesagt. Mr. Appleton hielt sich im Sommer immer lange dort auf und war auch jetzt da, seit fast einer Woche. Skyfe konnte sehr wenig über ihn in Erfahrung bringen, außer dass er ein wohlangesehener alter Herr war, der alle Rechnungen regelmäßig bezahlte und immer eine 5-Pfund-Note für Wohltätigkeitssammlungen übrig hatte. Dann war Skyfe anscheinend bis zur Hintertür des Hauses vorgedrungen, indem er vorgab, eine Nähmaschinenfirma zu vertreten. Es wurden nur 3 Dienstboten gehalten, eine Köchin, ein Stubenmädchen und eins für die grobe Arbeit. Die Köchin war nicht von der schwatzhaften Sorte und hatte ihm sehr bald die Tür vor der Nase zugemacht. Aber Skyfe sagte, er sei sicher, dass sie nichts wisse. Nebenan wurde ein neues Haus gebaut, das einen guten Beobachtungsposten abgeben würde, und die Villa auf der anderen Seite war zu vermieten. Der zugehörige Garten war ungepflegt und mit Gebüsch bewachsen. Ich lieh mir Skyfes Fernglas und machte mich vor dem Lunch zu einem ausgedehnten Spaziergang am Rough entlang auf. Ich hielt mich ziemlich weit hinter der Reihe der Villen und fand am Rand des Golfplatzes eine Stelle, von wo ich gut beobachten konnte. Ich hatte von dort den Rasen im Blick, der oberhalb der Klippen verlief und auf dem in Abständen Bänke standen und auch die kleinen viereckigen Vorgärten, eingezäunt und mit Büschen bepflanzt, vor den Toren der Treppen, die zum Strand hinabführten. Ich sah Trafalgar Lodge sehr deutlich. Eine Villa aus roten Backsteinen mit einer Veranda, einem Tennisplatz dahinter und dem üblichen Blumengarten davor, wie man sie an der Küste hat, voller Margeriten und dürftiger Geranien. An einer Fahnenstange hing ein riesiger Union Jack schlaff in der windstillen Luft. Sehr bald sah ich jemanden aus dem Haus kommen und oberhalb der Klippen entlangschlendern. Das Fernglas zeigte mir einen alten Mann in weißen Flanellhosen, einer Jacke aus blauem Serge und einem Strohhut. Er hatte ein Fernglas und eine Zeitung bei sich, setzte sich auf eine der 3 eisernen Bänke und begann zu lesen. Ab und zu legte er die Zeitung hin und sah durchs Fernglas aufs Meer hinaus. Lange betrachtete er den Zerstörer. Ich beobachtete ihn eine halbe Stunde lang, bis er aufstand und zum Lunch ins Haus zurückging. Dann kehrte ich ins Hotel zurück, zu meinem Lunch. Ich war meiner Sache nicht sehr sicher. Dieses respektable Allerweltshaus war nicht, was ich erwartet hatte. Der Mann mochte der kahlköpfige Archäologe von dem unheimlichen Moorhof sein oder auch nicht. Er war genau der Typ des gemütlichen alten Herrn, den man in jedem Vorort und in jedem Kurort findet. Würde man nach dem Prototyp eines völlig harmlosen Menschen suchen, so würde man wahrscheinlich auf ihn tippen. Aber als ich nach dem Lunch auf der Veranda des Hotels saß, wurde mir wohler. Denn ich sah genau das, worauf ich gehofft und was zu verfehlen ich gefürchtet hatte. Eine Yacht kam vom Süden herauf und ging fast genau gegenüber vom Rough vor Anker. Sie schien etwa 150 Tonnen zu haben, und ich sah, dass sie zur Flotte der weißen Flagge gehörte. Deshalb gingen Skyfe und ich zum Hafen hinunter und mieteten für den Nachmittag ein Fischerboot. Es war ein warmer, friedlicher Nachmittag. Beide zusammen fingen wir an die 20 Pfund Dorsch. Und da draußen auf den tanzenden blauen Wellen sah sich die ganze Sache weit optimistischer an. Oberhalb der weißen Klippen war das Grün und Rot der Villen und ganz besonders die lange Fahnenstange von Trafalgar Lodge zu sehen. Gegen 4 Uhr, als wir genug geangelt hatten, sagte ich dem Bootsmann, er solle uns um die Yacht herumrudern, die wie ein graziöser weißer Vogel auf dem Wasser lag, als könne sie jeden Augenblick auffliegen. Skyfe meinte, der Bauart nach zu urteilen, müsse sie sehr schnell sein und starke Maschinen haben. Sie hieß Ariadne. Ich sah den Namen an der Mütze eines Matrosen, der Messingbeschläge blank rieb. Ich sprach ihn an, und er antwortete mir im weichen Sussex-Dialekt. Ein anderer, der dazukam, bot mir die Tageszeit in unverkennbar englischem Tonfall. Unser Bootsmann argumentierte mit einem der beiden über das Wetter, und ein paar Minuten lang lagen wir mit eingezogenen Rudern nahe beim Steuerbordbug. Dann beachteten die Männer uns plötzlich nicht mehr und beugten die Köpfe über die Arbeit, weil ein Offizier das Deck entlang geschritten kam. Er war ein freundlicher, sympathisch aussehender junger Mann. Er fragte uns in sehr gutem Englisch nach unseren Anglererfolgen. Aber wir hatten keine Zweifel. Das kurzgeschnittene Haar, der Schnitt seines Kragens und seiner Krawatte stammten nicht aus England. Das bestätigte zwar meine Vermutungen, aber während wir nach Bradgate zurückruderten, ließen sich meine eigensinnigen Zweifel doch nicht beschwichtigen. Was mich beunruhigte, war die Überlegung, dass meine Feinde wussten, ich hatte meine Informationen von Scudder erhalten. Und es war Scudder gewesen, der mir den Hinweis auf diesen Ort gegeben hatte. Wenn sie wussten, dass Scudder über ihren Stützpunkt hier Bescheid gewusst hatte, würden sie dann nicht ganz bestimmt ihre Pläne ändern? Es stand zu viel für sie auf dem Spiel, als dass sie irgendein Risiko eingehen konnten. Die Hauptfrage war, welche Kenntnisse sie bei Scudder voraussetzen. Am Abend vorher hatte ich zuversichtlich behauptet, dass die Deutschen sich immer an einen Plan halten, den sie einmal gefasst haben. Aber wenn sie den leisesten Verdacht hatten, dass ich ihnen auf der Spur war, wäre es ja idiotisch von ihnen gewesen, diese Spur nicht zu verwischen. Obwohl der Mann gestern Abend gemerkt hatte, was ich meinerseits gemerkt hatte, dass er mich erkannt hatte? Ich glaubte es eigentlich nicht. Und daran klammerte ich mich. Aber die ganze Sache war mir nie so schwierig erschienen wie an diesem Nachmittag, als ich mich aller Berechnung nach auf einen sicheren Erfolg hätte freuen sollen. Im Hotel traf ich den Kapitän des Zerstörers an, dem Skyfe mich vorstellte und mit dem ich eine kurze Unterredung hatte. Dann meinte ich, eine oder zwei Stunden der Beobachtung von Trafalgar Lodge widmen zu müssen. Ich fand eine Stelle weiter oben am Hang, im Garten eines leerstehenden Hauses. Von da aus hatte ich einen freien Blick auf den Tennisplatz, auf dem zwei Leute beim Spielen waren. Einer davon war der alte Herr, den ich zuvor schon gesehen hatte. Der andere war jünger und trug einen Gürtel mit irgendwelchen Clubfarben. Sie spielten mit dem Übereifer von Städtern, die auf harte Leibesübung aus sind, um ins Schwitzen zu kommen. Einen unschuldigeren Anblick konnte man sich nicht vorstellen. Sie schrien und lachten und legten eine Erfrischungspause ein, als das Stubenmädchen auf einem Tablett Deckelkrüge mit Getränken brachte. Ich rieb mir die Augen und fragte mich, ob ich nicht der größte Idiot auf Erden war. Unheimliche Hinterlist hatte die Männer umwittert, die mich im schottischen Moor mit Flugzeug und Auto verfolgt hatten, und ganz besonders den schrecklichen Archäologen. Es war leicht genug gewesen, diese Leute mit dem Messer in Verbindung zu bringen, das Scudder auf den Fußboden gespießt hatte. Und auch mit unmenschlichen Absichten gegen den Frieden der Welt. Aber diese hier waren zwei harmlose Mitbürger, die sich auf unschuldige Art Bewegung machten. Und bald würden sie zu einem langweiligen Dinner ins Haus gehen und sich dabei über die Marktpreise unterhalten oder über die letzten Cricket-Ergebnisse und den Klatsch in ihren heimatlichen Vororten. Ich hatte ein Netz geknüpft, um Geier und Falken zu fangen, und sieh an, zwei fette Amseln waren hineingeplumpst. Sehr bald erschien ein dritter, ein junger Mann auf einem Fahrrad mit einer Golftasche voll Schläger auf dem Rücken. Er schlenderte zum Tennisplatz und wurde stürmisch von den Spielern begrüßt. Anscheinend frotzelten sie ihm, und der Stil dieser Frotzelei klang mir verdammt echt englisch. Dann erklärte der Dicke, während er sich die Stirn mit einem seidenen Taschentuch abwischte, er müsse jetzt ins Bad. Ich konnte sogar hören, was er sagte. »Ich bin richtig in Schweiß geraten. Dabei verliere ich ein paar Pfund und zugleich mein Handicap, Bob. Morgen spiele ich gegen dich und gebe dir für jedes Loch einen Schlag vor.« Wenn das nicht echt Englisch war. Sie gingen alle ins Haus und ließen mich mit dem Gefühl zurück, dass ich ein hoffnungsloser Idiot war. Diesmal war ich bestimmt auf falscher Fährte. Gesetzt den Fall, diese Leute verstellten sich. Wo war dann ihr Publikum? Sie wussten nicht, dass ich in 30 Metern Entfernung in einem Rhododendronbusch saß. Es war fast unmöglich, dass diese drei munteren Gesellen etwas anderes waren, als sie zu sein schienen. Drei ganz gewöhnliche, sportliebende, gutbürgerliche Engländer. Langweilig vielleicht, aber hundsgemein unschuldig.